Wir haben heute zum Thema Militärforschung an Hochschulen, speziell an NRW-Hochschulen, eine Aktuelle Stunde beantragt und heute durchgeführt im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Die Piratengesichtspunkte sind, Forschung muss transparent sein. Das heißt, es muss nicht nur für jeden Steuerzahler klar sein, was an den Universitäten geforscht wird, sondern auch mit welcher Zielsetzung und wer diese Forschung fördert. Das ist unsere zentrale Forderung und die werden wir weiter im Blick behalten im Laufe der nächsten Entwicklungen.